Ich habe von dem Fail eines Bekannten gelernt und mache jetzt Backup-Recording. Was machst du? Backup-Recording. Ach so. Ja. Ja. Doppelte Datenmenge, halb so viel Spaß. Das hatten wir ja auch mal, ne? Dass deine Spur nicht so richtig gespeichert. Ja, aber die habe ich ja wieder gefunden. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Weißt du, ja? Nein? Nö, ich nix. Ich weiß nur noch, das war Drama und wie das dann ausgegangen ist, das weiß ich nicht mehr. Alles ist gut. War, oder wir haben die Hälfte nur geliefert, das Rest ist ja auch. War das nicht die 37? Keine Ahnung. Kann sein, muss aber nicht. Ja. Ja. Okay. Entschuldigung. Ja, macht nichts. Wir fangen jetzt an. Ja, mach doch. Haben wir nicht schon angefangen? Eigentlich haben wir schon angefangen. Hallo und herzlich willkommen zum Abschaltimpuls, ihr Lieben. Wir sitzen wieder. Alle Alessandro. Vesra. Guten Tag. Guten Tag. Vesra, wir haben ja einen kleinen virtuellen Arschtritt bekommen. Deswegen sind wir heute hier. Quasi. So quasi von der Sache her. Quasi von der Sache. Wie heißt der denn noch? Warte mal, ich habe den Namen vergessen. Wenn ich mich recht entsinne, aber das werden wir sofort. Ist ja gut. Soll ich auch mal gucken oder hast du es im Griff? Nö, läuft. Genau, habe ich doch richtig in Erinnerung gehabt. Von Sniper Hyper. Scooter lässt grüßen. Ja, Sniper Hyper hat gesagt, Jungs, Mädels, was ist da los? Warum macht ihr keinen Abschaltimpuls? Macht mal wieder ein. Und da habe ich dann gesagt, ja, wir hatten das schon des Öfteren vor und dann ist es daran gescheitert, dass sich keiner von uns beiden gemeldet hat. Das ist ein Absichtserklärungen. Nicht durchringen konnte. Ja. Ja, wie das halt so ist. Das liegt nicht daran, dass wir uns nicht mögen. Nee. Also bei mir liegt es einfach daran, dass ich keine Zeit habe. Alles super. Ja, ich habe keine Zeit für solche hochkonzentrativ wichtigen. Du verzerrst total, dein Internet ist im Eimer. Nein, mein Internet ist eigentlich voll super, nur mein Upload ist im Eimer gerade gewesen. Ah, verstehe. Das ist, weil komische Menschen vor meinem Router stehen, glaube ich. Komische Menschen? Ja. Na gut. Ja, das ist. Mach Schuh! Genau. Schuh! Schuh. Ja, Sniper Hyper, sag nochmal eben, bist du Scooter-Fan? Wie kommt man denn auf so einen Namen? Oder ist das so ein Relikt von damals und heute schämst du dich für den Namen? Oh, das ist jetzt auch wieder fies, ne? Naja, wobei man kann sich ja umbenennen. Also es ist ja jetzt nicht so der Hyper-Mega-Aufwand, sich bei Twitter einen neuen Namen verpassen. Nee, der findet das auch total super. Dann steht er dazu und dann ist alles gut. Vielleicht sagt er, hey, dieser Name drückt aus, was ich bin. Dann müsste es aber umgekehrt sein. Du weißt ja nicht, sein. Vielleicht ist er ja in Dann müsste es ja eigentlich umgekehrt sein. Inwiefern? Quasi ein Hyper-Sniper. Ja. Ja, alles gut. Ja. Komm, viel zu hoch das Niveau ja, richtig. Komm, gib zu, das hast du doch vermisst. Ja. Ja, ja, nein. Doch, total. Bevor wir zu Guild Wars kommen, du hast ja jetzt das unfassbare Vergnügen, du darfst jetzt auf Elternabende. Nee. Wie war's denn? Das ist korrekt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es ist halt eine Freude. Hast du dich schon mit den Lehrerinnen gleich angezickt? Ja, aber das schon vorher. Ah, oh, okay, also, sehr gut. Vorher schon, natürlich. Gleich vorher eingeführt. Schon klar Position gezogen. Mein Name ist Sonnenwind. Genau, ja. Genau. Mir scheint die Sonne aus dem... Selbigen. Mhm. Genau. Gut. Also du sagst, läuft total super. Ja. Ja, das ist halt, ja, was willst du machen? Ja, musst du ja doch hin. Ja. Nö, ist aber vollkommen entspannt und alles gut. Mhm. Oh, super. Ja. Und übereifrige andere Eltern auch schon? Ja, wobei sich das so ein bisschen in Grenzen hält, wobei ich da auch Großteil einfach so die Augen zugemacht habe und gesagt habe, weck mich, wenn ihr so weit seid. Mhm. Und ja, da wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also bei vielen sitze ich dann so da und denke mir nur so, ja, ist okay jetzt. Und ist das böse Internet schon ein Thema oder kommt das erst später? Nee, noch nicht. Noch nicht. Das kommt aber noch. Da kannst du dir ganz sicher sein. Und ich würde nur sagen, pass auf, ja. Dass deine Tochter die ganzen bösen Spiele. Ja, genau. Die ganzen Kinderschänder überall. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, solange ich da noch was zu sagen habe, da sagt einer was über das böse Internet, dann wird ein Shitstorm über ihn hereinbrechen. Ja, das wissen ja mittlerweile auch, was das ist. Shitstorm ist ja jetzt ein Wort, was gesellschaftsfähig geworden ist. Gut, man ist weiß ja nicht richtig, was es ist. Ja, weiß ich nicht. Nö, aber man weiß, was es ist. Also so auf Spiegel Online und so, da liest man sowas ja. Das ist ja doch durchaus etabliertes Medium. Ja. Spiegel Online, meinst du? Finde ich schon, ja. Gut, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt so. Ja, aber gut. Hatten wir letztens auch eine Diskussion am Nachbartisch, da waren so etwas ältere Männer, die sich dann über soziale Netzwerke unterhielten. Das war auch. Ja. Da ist man nur kurz vor Ruhe zu springen über den Tisch und aber dann, nee. Ja, das ist wie Priester, die sich über Sex unterhalten. Also mit Frauen. Ja. Der hat gedauert, ist okay. Nee, das kommt tatsächlich ohne Scheiß, weil du schon wieder laggst. Okay. Der Upload. Ja. So langsam bin ich noch nicht, obwohl ich ja also jetzt schon wieder älter geworden bin wie alle. Und nee. Ja, ich habe dir ja gratuliert schon. Ja, hast du schon. Singst du jetzt nochmal? Nein, das möchte ich dann doch niemandem antun. Ach, nochmal, in persönlicher, also so persönlich wie es geht, Art und Weise, meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Gruppenkuscheln. Genau. Dankeschön. Hast du schön gefeiert wenigstens, ja? Ja, ganz ruhig, ne? Also ich habe ja keine Lust mehr auf Leute. So richtig. Also du bist jetzt? Ich immer so meinen Mann ein. Ja, jetzt, du bist also jetzt auf demselben Punkt wie ich schon seit Jahren. Ja. Da. Genau. So, und deswegen habe ich meinen Mann eingepackt und dann haben wir uns einen schönen Nachmittag gemacht. Am Tag, also insgesamt so. Also jetzt nichts Spezielles, sowas so. Das ist jetzt auch, ach Gott, jetzt fängt das wieder an, oh, Elli alt und so, aber es ist irgendwann ist das so echt. Irgendwann hat man ja schon alles gehabt. Und ne? Das macht dir nichts. Ja, genau. Hauptsache, es gibt schöne Geschenke, die gab's ja und. Ja, was gab's denn? Das darf man fragen, unter anderem, also Klamotte natürlich, ist klar. Ja, gut. Aber ich zeig's dir, wollte ich unbedingt haben. Oh, ein Sitzsack. Ja, sozusagen. Aus Strick. Ist es ein Hocker, gestrickt, ja. Weißt du, so ein gestrickter Hocker. Und da kann ich meine Beine, meine Füße drauflegen, während ich mich mit dir hier unterhalte. Sensational. Okay. Ja. Und die finde ich total super. Genau, die Firma hat mir einen neuen Rechner geschenkt. Finde ich auch gut. Du bist jetzt auf quasi gleichem Status wie ich. Ja, genau. Ups, entschuldige, quasi? Jetzt hier gegen das Mikro. Nein, nichts passiert. Größer wahrscheinlich, ne? Wie bitte? Nur größer wahrscheinlich, ne? Nee, ich wollte jetzt nicht völlig unverschämt sein. Also hast du den kleinen? Ich habe gedacht, also irgendwann. Dann habe ich den größeren. Ja. Du hast den größeren. Auch da wieder wie im wahren Leben. Also. Ich habe sowas gar nicht. Ja, deswegen. Das ist immer so als Hinweis. Kleiner Tipp. Hint, also, Hint. Hint, Hint. Ja. Dafür habe ich andere tolle Sachen. Hm. Was sollst du jetzt sagen? Ja? Ja, was, ja, was, okay. was soll ich dazu jetzt auch einfach nur sagen? Guild Wars 2 läuft jetzt auch auf dem Mac. Das so, ist korrekt. Herr von Sonnenwind, Sie haben keine Ausrede mehr. Da doch. Erstens Beta, zweitens brauchst du einen Account für, habe ich noch nicht. Oh, dieses eingeschlafene Gesicht eben, großartig. Als hätte ich gerade. Du kannst deinen alten Account mit deinem neuen Account verbinden und alles ist gut. Das ist korrekt. Ja. Trotz alledem habe ich keinen neuen Account momentan. Oh, das ist ja unglaublich. Ja, ja, das ist einmal keine Ausrede und die läuft super, die Beta. Da ist alles à la bon. Ich kann das beurteilen, weil ich zock das, ja. Mhm. Okay. Also jetzt gibt es hier keine Ausrede mehr. Doch. Nein. Oh nein. Zwei perfekte, also ich habe die allerperfekteste Ausrede, die es gibt. Assassin's Creed 3 kam heute bei mir an. Das stimmt natürlich, ja. Ja, also, warte mal eben kurz, ich muss mal eben meine Ohrringe rausnehmen. Warte mal, Leute, das muss jetzt knistern. Soll ich so lange? Erzähl du mal Assassin's Creed und so. Ja, genau. Also Assassin's Creed kommt ja morgen raus. Ja. Ist dann heute bei mir angekommen. Ja. Update ist auch schon installiert. Sehr gut, ja. Genau. Ich war so frei und habe mir Anfang diesen Jahres habe ich mir, sobald das vorbestellbar war, das war am 26. März, glaube ich, habe ich mir Assassin's Creed 3 in der Join or Die Edition bestellt. Also die quasi kleine Sonder- oder Collector's Edition. Mhm. Also da gibt es zwei Varianten. Einmal die Join or Die, die ich habe. Oder es gibt dann noch die Freedom Edition. Da ist dann noch so eine Figur dabei, aber die Figur Freedom. Interessiert mich eigentlich nicht. Ja, Georg genau. Michael. Der Georg Michael, genau. Ja, ja. Die habe ich mir bestellt. Die kamen dann heute pünktlich mittags. Ja. Und gleich installiert und gleich angefangen zu zocken. Oh, super. Genau. Momentan blicke ich noch nicht durch, weil, egal. Ja, das ist aber immer noch keine Ausrede, dann nicht Guild Wars 2 irgendwann zu spielen. Das habe ich auch nicht gesagt, dass ich es irgendwann nicht spiele. Also, ich spiele es ja jetzt und vielleicht solltest du dir mal den Artikel von deinem lieben Ex-Kollegen Fourth Variety durchlesen. Ein Kommentar, wie immer, sehr gut geschrieben. Der Fourth, der kann das ja. Und er hat vollkommen recht. Also eigentlich, ich empfinde jetzt Guild Wars 2 so wie Singleplayer mit gelegentlichen Treffen von irgendwelchen Leuten und ich habe persönlich noch einen Skype-Anschluss, weil ich mich immer Skype-mäßig mit anderen Leuten unterhalte, die unter anderem auf was ganz anderes zocken, dann ist man nicht so alleine, hat jemanden zum Reden und ansonsten zuckel ich so durch die Welt. Okay. War das jetzt schon Management Summary oder? Nee. Er hat nochmal. Nee. Das war jetzt mein persönlicher Spiel. Ah, okay. Hast du Management Summary für mich vom Artikel? Oder too long. Sagst du, musst du unbedingt selber lesen. Ist lang, ja. Macht Spaß. Ist wie immer lang. TLDR. Also Vorteil, ne? Too long didn't read. Ja. Genau. die Trinity ist tot, deswegen gab es jetzt eine Konterrevolution und wir sind vor dem Zustand der Trinity. Matrix? Was? Was? Nein, nicht Matrix. Hier, Holy Trinity. Heilige Ach so, Dreifeier, ah ja, Mönch, jetzt. Ah, ja, ja, okay. Also wir alle können im Prinzip das gleiche, die Klassen sind austauschbar, so ist es ja bei Guild Wars, es ist ja völlig schnurz, welche Klasse du spielst, weil alle Klassen können im Endeffekt das gleiche. Ja, sehen halt nur anders aus. Richtig. Also dieses Spiel ist eigentlich für mich designt, für Casual Gamer, die keine Zeit haben. Du brauchst dich keiner Gilde mehr anzuschließen, kannst ja auch so durch die Gegend eiern. Aber ich weiß ja nicht so genau, ob das so meine Langzeitmotivation wird. Schau mal. Ich hörte, es wäre viel Farming. Das kann nicht sein, weil ja im MMO-Manifesto gesagt wurde, Farmen gibt es nicht mehr. Das muss eine Täuschung sein von den Spielern, die im Endeffekt den 100.000. Packesel, das ist übrigens jedes Mal ein anderer Packesel, der da beschützt wird. Die Events sind nicht ähnlich oder gleich, also nein. Das ist jedes Mal ein anderer Wolf, den du umhaust, das siehst du völlig falsch. Ah, okay, gut. Ja, ich habe das. Hat nicht jetzt mit Farming überhaupt nichts. Also da. Wenn der Colin das sagt, dann ist das so. Ah. Ne? Macht Sinn. Genau, habe ich mir auch gedacht. Das ist immer ein Pixel anders. Richtig. So, also das muss man doch mal ganz klar und deutlich so sagen. Und, also ich spiele ja Messmer, der spielt sich ziemlich gut. Zum Anfang spielt er sich ziemlich ätzend, aber jetzt mittlerweile spielt er sich ganz gut und ja. Was heißt ziemlich? Ich finde das ganz gut mit den Illusionen. Also je höher du den Messmer kriegst und die Illusion, je stärker du die machst, also wenn du da deine Skillpunkte draufpackst, kann auch schon durchaus sein, dass drei Illusionen vorne kämpfen und du machst gar nichts. Also wie im wahren Leben quasi. Ja, ja, und das finde ich, also kann ich durchaus mich identifizieren mit. Sehen wir es mal. Ja, okay. Ja, ich weiß ja immer noch nicht, was ich spielen soll. Wächter spielt sich ganz angenehm. Gerade so am Anfang. Ja, still. Weil. Ja, Wächter ist gut. Wächter ist. Wer würde dir entgegenkommen, weil das ist echt so ein Supporter. Immer gerne gesehen, der kann viel für die Gruppe machen und so. Ja. Mhm. Ich bin ja nicht so der Protter. Also. Ja, heilen. Um jetzt mal die Parallele zu ziehen. Ich war ja nie weder aktiv noch passiv Protter. Ja. Ich war ja immer der Heiler. Ja, gut. Kannst du jetzt selbst. Und da ist das natürlich schwierig, ne? Wenn da so eine komplette. Also wenn quasi so mein Lebenswerk wegfällt. Das ist halt doof. Ja, verstehe ich schon, aber nützt ja nichts. Ja. Ja gut, zwischendurch ist mein Account auch nochmal gehackt worden, da habe ich schon im Tower Talk rumgejammert. Ja. Und aber ich habe ganz, ganz viel ganz liebe Unterstützung gekriegt von den Tower Talk-Hörern, die mir Geld und Mats geschickt haben und so. Oder liebe Worte, das war echt nett. Das fand ich total süß. Das ist so. Das war also, super. Das war echt super. Und ja, und was sonst noch so? Ich warte ja da drauf, dass Origin jetzt im Frühjahr auch für Mac erscheint. Origin, du weißt, EA Store. Wenn du online deine Games kaufst bei EA, dann musst du das ja über Origin machen. Nicken oder ja sagen reicht. Ja, genau. Ja, okay. Also ich kaufe über Steam oder Hardware. Ja, kannst du auch machen. Aber wenn du jetzt direkt bei EA kaufen wolltest, ne? Kannst auch bei Gamesload kaufen oder so, ist egal. Dann macht man das oder so. Dann macht man das über Origin. Früher hieß das EA Store. Das war dann nicht ganz so abwegig wie Origin. Aber ist ja egal. Und was ich aber sehr interessant finde, ist, EA bietet ja bei Sims Hybridspiele an für PC und für Mac. Ich kann aber die Sims nicht benutzen, weil der Origin Store, den gibt es nicht für Mac. Macht ja Sinn. Macht Sinn, ne? Und das heißt, ich kann mir das also nicht mehr so richtig runterladen. Also verstehst du die Version für den Mac? Ja. Obwohl ich es vor 2 Jahren gekauft habe. Ja. Ja, gut. Das muss man jetzt nicht so sehen. Könntest du ja jetzt eigentlich Sebastian mal vom Support. Sebastian vom Support war aber sehr nett. Ja, immerhin. Immerhin. Ich werde mit dieser Eigenart, aber ich habe ja auf der Gamescom Dirk Schögen kennengelernt, seines Zeichens Marketing Director Europe and Eastern Europe. Sehr nett übrigens. Und Dirk hat zu mir gesagt, wenn du in Köln bist, komm vorbei, wir wollen uns treffen, Kaffee trinken. Und bis jetzt habe ich mir immer Terminvorschläge gemacht, hat sich immer rausgeredet. Wahrscheinlich, weil er genau wusste, dass ich mit der Problematik denn bei ihm aufschlage. Nein. Gut, was jetzt das Veröffentlichen im Internet, dass du das tun wirst, nicht unbedingt besser macht, aber. Der hört das nicht, das ist ganz gut. Das Internet ist so groß. Nee, ganz sicher. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Dirk, falls du das doch hören solltest, ich will wirklich nur einen Kaffee, alles gut. Ich kann auch noch bis früher Zwinga, warten. Zwinga, Zwinga. Nee, nix Zwinga, Zwinga. Und ansonsten spiele ich so lange die Sims 3 auf dem Rechner von meinem Mann. Hm. Ja. Ja, gut. Ja. Gut, die Probleme habe ich nicht, weil ich spiele keine Sims. Nee. Aber ich habe mir jetzt ein Spiel, das ich mir auch für Windows mal gekauft habe, habe ich mir jetzt nochmal für einen Mac gekauft über Steam. Was denn? Hat aber nur 5 Euro gekostet, von daher war es egal. Ja, okay, gut. Im Angebot halt so. Ah, was denn? Ja. The Witcher. Oh, was? Mhm. The Witcher. The Witcher. Ja. Schon gehört? Nee. Doch, doch. Ja, doch, doch. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die Kritiken jetzt nicht so? Ist total großartig. Ist recht blutig. Sagt jemand, der auf Trash-Filme steht. Ja, da gibt es auch einen Film dazu, das ist total groß. Also das Spiel ja, basiert ja auf einer Bücherserie von einem polnischen Autor. Ja. Und da gibt es auch einen Film dazu und mit der ist Keanu echt Reeves. Trashig. Oder? Nein. Doch, welcher war das denn? Alone in the Dark. Aber das war Christian Slater. Oh, Alone in the Dark kenne ich aber auch. Das ist die Verfilmung davon? Nein. Also der Film heißt, warte, ich kann gucken. Ich habe den ja. Ja, natürlich. Natürlich. Der Film heißt Der Hexer. Ja. Warte. Da gibt es so einen Beinamen, glaube ich. Ich habe so viele Filme. Genau, Geralt von Riva. Da, Geralt von Riva, der Hexer. Von Michael Zebrowski. Das ist aber doch der nicht geht der irgendwie über 129 Minuten, hat eine exzellente, totally overacting polnische Schauspieler. Die haben so richtig übel. Aber da gab es doch mal einen, oder war das Julian Sands? Also komm, da gibt's doch, warte, ich muss jetzt mal eben Google befragen. Moment. Frag mal Tante Google. Ja, das ist doch nicht im Vollbildschirm, oder? Was? Wieso doch? Man, kurze Erklärung, man sagt, eine ganz relaxte Ellie da sitzt, mach mal Google auf, klick, auf einmal Flash, in einer weißen mit einer weißen Direktbestrahlung vom Bildschirm. Weiße Direktbestrahlung, super. Genau. Super. Oh, Computerspiele hier. Nee. Was war denn das? Was waren das für schlechte Filme mit, das muss ich jetzt mal eben gucken, was sagt denn? Was? Schlechte Filme mit Keanu Reeves? Ja, gibt's mehrere, auch mit Julian Sands. Gibt's die auch? Warte. Du meinst ja nicht Konstantin, oder? Nee, was meine ich denn? Wie ist der denn? Kannst du das Story wiedergeben? Ja, nee. War einfach nur schlecht. Ich bin, glaube ich, rausgegangen. Ich bin rausgegangen oder so. Actor, genau. So, The Watcher. Fast. Der war auch schlecht. The Watcher. Was? The Watcher. The Watcher. Ja, The Watcher, The Witcher. Ich meine, komm. Ja gut, ist phonetisch zwar nicht ähnlich, aber ich verstehe, was du meinst. Also, ich hatte... Kennst du The Watchmen? Jetzt, ja, ich glaube, also zumindest dem Namen nach. Diese Comic-Verfilmung, Dr. Manhattan. Ja. Der sich nicht zu schade ist, alle 3 Minuten seinen blauen Leuchtepenis in die Kamera zu halten. Also, der schlechteste Film aller Zeiten ist total. Was sagst total du? Total. Der muss ja echt schlecht sein. Ja, also es kommt Nenas 99 Luftballons vor. Ach so, das ist schon schlecht. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich meine... Ja, das war das erste Mal, dass ich meine Regel gebrochen habe. Du hast und ich hätte es tun sollen. Du hast einen Film geguckt, in dem Nena singt? Fast. Immer wenn 99 Luftballons von Nenas kommt, egal bei welcher Gelegenheit, verlasse ich die Örtlichkeit. Ja, sei es Party oder Fest oder sonst irgendwas. Denn wenn dieses Lied läuft, wird es ein böses Ende nehmen. Ja. Aber Gott sei Dank ist das nicht mehr so schlimm wie früher. Dass das Lied läuft oder die schlimmen Enden? Dass das Lied läuft. Man muss nicht mehr so oft gehen. Achso, ja, gut. Ja. Erinnerst du dich, also oder schaust du Voice of Germany? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, natürlich. Erinnerst du dich an die erste Staffel? Ja. Als sie plötzlich bei den Battles anfingen, auf die Bühne kamen und erstmal den Dubstep-Remix von 99 Luftballons. Das war doch dein Lieblings. Ich bin mal ausgerastet. Jungs, ey, das geht. Dann denkst du, es geht nicht mehr schlimmer, dann spielen sie den Dubstep-Remix von 99. Ich finde, Nena ist fast eine Persiflage von sich selbst. Nee, ich glaube sogar nicht nur fast. Also die finde ich eigentlich auch sehr einfach total gut, wie sie denn so, ja, voll Yoga, Esoterik und so. Ja. Also ich weiß nicht, was sie nimmt, aber. Nee, die ist einfach so. Ja, wenn du mehrere so Yogis und so, die sind öfter so drauf. Also, ja. Ja, ich kenne solche Leute auch. Ja. Alles gut. Ja, gut. Aber ich habe das schon mal gesagt. Wir haben, glaube ich, schon mal über The Voice of Germany gesprochen. Und da habe ich ja schon bei der letzten Staffel gesagt, dass ich Xavier Naidoo immer doof fand, bis jetzt. Ja, dann hat er sich zwischen den Staffeln, hat er sich mal wieder mit irgendwas reingeritten. Ja. Weil er irgendwie wieder irgendwen abgemahnt oder verklagt hat oder so. Und jetzt ist er wieder lustig. Ja. Jetzt, das hätte ich ihm auch gar nicht zugetraut. Ich habe ihn für so einen verspannten Weltverbesserer die ganze Zeit immer gehalten. Und der ist ja eigentlich ganz gut drauf so. Ich weiß nicht, was so sein Hip-Hop-Style-Anfall soll, den er jetzt gerade so hat. Wenn er seine Mütze abnimmt und so, kommt er ja so ein bisschen in der Hut mäßig rüber. Aber dann denke ich mir mal, okay, so ganz authentisch kommt das jetzt auch nicht. Ja, gut. So ist er halt. Will halt dazugehören, verstehe ich schon. Ist halt Mannheimer. Die Monde. Da war ich ja jetzt öfter. In Ludwigshafen. Ist er über die Brücke quasi? Es ist über die Brücke, genau, in Ludwigshafen, weil wir haben ja gerade dieses große Neubauprojekt am Laufen und unsere Architekten kommen aus Ludwigshafen. Ja. Und dann war ich schon des Öfteren halt eben da und jetzt gerade erst vor kurzem wieder. Ich habe auch schon mal eine Joggingstrecke morgens am Rhein. In Ludwigshafen gibt es nur Scheißhotels, das möchte ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen. Ich habe jetzt eigentlich alle durch. Und das letzte, nee, Fesra, da hatte ich schon das wurde eigentlich so als das teuerste Zimmer mitverkauft da, so die Business Suite im 16. Stock. Ihr könnt euch, also die Ludwigshafen kennen, ihr wisst dann schon, welches Hotel ich meine. Darüber gibt es nur noch ein Stockwerk. Und ich kam da rein und weißt du, 1986 hätte ich das richtig geil gefunden. 2012 echt nicht mehr. Das war so eine schwarze, weißt du, wie man sich damals eingerichtet hat? Schwarzes Holz und viel Metall und ich hätte es so cool gefunden damals, aber ey, das war mir dann doch zu retro, ne? Das war. And not in a good way. Das war. Du kennst auch noch diese Stühle, diese aus Chrom mit dieser Leder, schwarzen ja, Leder. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, ja, kennen natürlich. Wir alle. Fand ich toll. Lang genug, haben ein lang Vermögen genug gekostet. Sind ja, ja, haben auch ja. ein Vermögen gekostet, die echten. Das war richtig toll. Also die Einrichtung war damals mal teuer. Und es war auch riesen Zimmer. Alles super. Tollen Blick über Ludwigshafen. Alles gut, aber. Ja, dass du mir da aber nicht Bescheid sagst, da hätten wir ja mal frühstücken können. Ja, habe ich von meiner virtuellen Ehefrau auch schon Ärger bekommen. Die kommt nämlich aus Freiburg und das ist ja nur 2 Stunden weg. Und das ist halt wesentlich näher dran als sonst. Und sie sagt zu mir, ey, dass du da nichts gesagt hast, ist nicht in Ordnung. Und ich denke da gar nicht dran, weil ich mit dieser tollen deutschen Bahn fahre, die nicht ein einziges Mal hin und zurück pünktlich gekommen ist. Ja, gut. Das ist warum auch so Standard. Musste jetzt nicht sein. Also darüber rege ich mich schon gar nicht mehr auf. Nee. Da hätte ich Bescheid sagen können. Das ist richtig. Aber meistens ist der Tag immer so dicht gedrängt, weil so in der Regel fahre ich dann nachmittags, nachdem ich schon gearbeitet habe, bin dann irgendwann um, weiß ich nicht, 10:30 oder so in Ludwigshafen. Und dann hast du 2 Tage irgendwie Hardcore-Workshop und dann fährst du irgendwie wieder total platt nach Hause. Kaffee geht immer, ja, das ist recht. Kannst du morgens zum Joggen vorbeikommen, wie wär's? Gut, angedenk der Tatsache, dass ich nicht jogge. Ja? Du kannst ja daneben Fahrrad fahren oder so. Angedenk der Tatsache, dass ich nicht Fahrrad fahre. Ich könnte mit einem Scooter neben dir oder mit so einem Segway neben dir. Ja, ja, das wäre gut. Das wär gut. Das während ich den Kaffee trinke. Wer morgens um 5:30 schon am Rhein auf diesen Bänken sitzt, das finde ich sehr irritierend. Männer natürlich, nur Frauen machen sowas nicht, sowas machen nur Männer. Und dann fragst du dich, vielleicht was? Sitzen die noch da? Es kann sein, ja. Ich habe da nicht investigativ hinterher gefragt, also das fand ich dann irgendwie, habe ich gedacht. Mach doch mal. Okay. Ach, nächstes Mal, kleine Frage. Ich gebe dir Mikro, mit. Nein. Ja, gut, also das ist so. Ja. Ja, das ist halt so. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich nächstes Mal wieder in Ludwigshafen bin, ob ich da nicht lieber in Mannheim übernachten sollte. Und da haben alle Leute zu mir gesagt, da gibt es auch keine guten Hotels. Richtig. Ja. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen. Das sind halt Probleme. Aber ich habe in letzter Zeit nur Scheißhotels. Ich war ganz oft auf Dienstreise. Ich war in Dresden. Das war. auch interessant. also hotelmäßig. Okay. Oh, das war auch mit der Bahn total super. Das war 5 Stunden Bahnfahrt. Mm. In einem Ersatz. Ja, Bahn könnte ich ja eigentlich monatelang durchranten. Ja, das kann ich auch. Weil zur Bahn kannst du ja effektiv nichts sagen, was zu deren Ehrenrettung gereicht. Also, ist ja. Nee, das geht einfach nicht. Unmöglich. Und dann war ich jetzt wieder in Köln, mal nicht auf der Gamescom, sondern auf der Orgatec. Das ist eine Messe für Büromöbeleinrichtungen. Und da habe ich glücklicherweise schwarz lederbezogenen Chromsesseln gesucht. Genau. Leider nicht gefunden. Das ist ein bisschen dumm gelaufen, aber ist egal. Die 80er haben weil wir uns erst so kurzfristig dazu entschieden haben, das dahin zu fahren. Gab es eigentlich auch fast keine Hotels mehr und ich bin dankbar, dass ich so wahnsinnig viel Geld für dieses Hotelzimmer aufzahlen durfte. Natürlich nicht ich, sondern die Firma, aber es hat mich ja persönlich aufgeregt. Also 100 Euro mehr als Normalpreis fand ich fair, für weniger Service auch. Und ich habe dann also, das ist so eine alte umgebaute Villa, so eine Stadtvilla und ich habe quasi im alten Keller geschlafen. Ja? Ja. War's bequem, ja? War super. Und der eine von den Architekten hat in demselben Hotel geschlafen. Der hat es auch richtig gut getroffen. Du kennst doch diese alten, das sind diese weiß ich nicht wie viele hohen, 6 Stockwerke hohen Stadtvillen. Die kennst du noch, ne? Diese früher so ja, klar, Zuckerwerk klar, und so. Ja, ja, ja. Oder 4 Stockwerke, keine Ahnung. Und da gibt es doch oben diese Dachgauben und dann gibt es noch darüber gibt es diese kleinen Gauben. Ja? Ja. Weißt du, ja, im Dach, ganz, ganz oben. Ja. Diese kleinen, ja, Dachgauben. Ja. Ja. Ja. Und er hat, ja, in dem Zimmer daneben geschlafen. Er hatte so ein kleines Dreieck, so ein kleines Dreieck hatte er als Fenster. Ja. Oh. Ich, ja, gut. Hat aber auch 20 Euro weniger bezahlt als ich, ne? Ja, gut. Ja, bei dir waren die 20 Euro nur deswegen mehr, weil du ja eventuell hättest Kartoffeln mitgehen lassen können. Nee, das ist ja damals diese Keller, das ist ja unfassbar, die hatten ja normale Deckenhöhe. Also was für uns heute normale Deckenhöhe ist, war ja damals Kellerhöhe, weil die Raumhöhe von diesen Villen war ja höher als heute. Ja, klar. Die lag ja so bei 3,40 oder so. Oder noch höher, ja, 4 Meter. Ja. Oder bis 4, glaube ich. Genau. So, und von der Seite her habe ich eine normale Raumhöhe gehabt, aber das Geile war, mittlerweile, weißt du, wenn du neu baust, dann fängst du auch an, jeden möglichen Scheiß dir anzugucken, Brandschutz und so, ne? Dann war der Notausgang, war halt das Fenster, und da habe ich natürlich gleich erstmal aufgemacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass da ein Gitter vor ist. Also du musst erst über den Schreibtisch das Fenster aufmachen, dann musst du das Gitter aufmachen und dann kommst du irgendwann raus. Dachte ich mir, gut. Ich habe jetzt kein Problem. Was machen jetzt so Leute, die vielleicht nicht ganz so, egal. Agil? Richtig. Ja. Ja, man muss das Kind beim Namen nennen. Schwund ist immer. So sieht's aus. Ja. Ja. Und es endete dann alles damit, dass ich dann meine Rechnung bezahlt habe. Die kriegst du dann ja hin. Hm. Und dann habe ich gesagt, kann ich noch einen Umschlag haben? Also ich fand eigentlich schon, dass ich fragen musste, fand ich irgendwie doof, ne? Normalerweise tun die Rechnung gerne mal den Umschlag. Und dann legte sie mir den Umschlag auf die Rechnung. Und dann meinte ich so zu ihr, nee, eintüten ist jetzt auch zu viel, ist mir klar bei dem Preis. War ich jetzt ein bisschen fies. Aber ich fand das wirklich unverschämt. Nein, du siehst das falsch, du warst nicht fies genug. Ja, das kann sein. Ich war wieder so zickig, weißt du? Kennst du ja. Ehrlich oder diplomatisch? Nö. Also, wieso seid man diplomatisch? Achso, okay. mich wundert das überhaupt, dass du nicht, dass du da nicht schon amok gelaufen bist, wie du gesagt bekommen hast. Sie gehen meine Keller runter, es steht dann ihr Bett. Dass du da nicht schon, ne? Und ja. Also. Ein Applaus für deine Selbstbeherrschung, aber. Ja, weil die Firma gezahlt hat, nicht ich selbst. Wenn ich das selbst gezahlt, ach so, ja, gut, hätte, okay, dann hätte ich das nicht akzeptiert. Das ist korrekt. Ja, das ist wahr. Ja, da bin ich ein bisschen zickig. Ja, und dann waren wir, wie gesagt, auf der Kölnmesse. Da war das ja. Ich kenne mich da ja toppi aus, weiß ja Bescheid. Ja. Alte Hesin quasi. Und dann erzählte mir unser Architekt die ganze Zeit, oh, es wäre so voll. Und ich so, Nein. Das ist hier nicht voll, ja. Und es ist auch nicht laut, weil du nicht irgendwelche wummernden Bässe hast von, weiß ich nicht, Guitar Heroes und DJ Heroes und, weiß ich nicht, irgendwelche Battles zwischen Guild Wars und was war das andere? Was man daneben war? Rift oder sonst wer? Nee, Razer. Ja, genau. Razer. Razer war daneben immer. Es ist wirklich, da ist nichts, dann ist immer so Doodle-Musik, alles prima. So Fahrstuhlmusik, so gedümpelt. So ein bisschen, also wenn Musik, dann die und so und alles total im Verhältnis gedient. Ja, großartig. Und auch keine Rempelei und nichts, ne? Und ich so, ja, nee, das ist nicht voll, ich zeig dir mal gerade, was voll ist. Und da habe ich natürlich genügend Material, ne? Ja, um ihm zu zeigen, was jetzt echt voll ist. Und er sagte, oh. Und ich so, ja, oh. Oh. Ja. Oh. Was habe ich gelernt auf der Orgatec? Organische Formen sind out im Büromöbelbereich. Das hat euch natürlich jetzt super interessiert, ne? Dachte ich mir. Ja. Könntest du das näher erläutern? Ja, organische Tischformen sind auch so mit geschwungen irgendwas. Alles nur noch. Also so Nierenform. Also Bauhaus ist wieder in, möchtest du sagen. Ja, genau. Alles nur noch klare, eckige Linien. Das ist super. Ja, ist ja super. Ja. Also ich stehe da total drauf. Ja. Mein Wohnzimmer ist auch so eingerichtet mittlerweile. Ja, dann zeig mal, nimm mal deinen Rechner in den Arm. Ja, genau. Bau mal den Rechner kurz ab. Bau mal kurz ab. Braucht mit doch Verlängerungskabel. Was willst du eigentlich? Der braucht doch nicht. Ja. Habe ich schön gemacht. Ja. Sehr gut. Muss mir jetzt einfach glauben. Weil ich ja nicht vorbeigekommen bin, als ich in Ludwigshafen war. Ja, ich habe das schon verstanden. Ja, merkst du was? Ja. Unser Haus ist jetzt sogar verputzt von außen. Ja, das hattest du letztes Mal schon erzählt. Ja, siehste? Das siehste? Geile war, dass ich den Kommentar, den habe ich ja schon wieder total vergessen, das wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ja, siehste? Aber das Einzige, woran ich mich natürlich noch erinnern kann, dass ich meine eigene Tasse mitnehmen muss, weil ja Gäste bei euch die Schäfchentasse bekommen. Oder ist ja die kaputt gegangen? Nein, wir haben ja ganz viele Schaftassen. Also es ist ja nicht so, dass... Ne? Ja, aber, dass man nicht auf Schäfchen stehen würde. Ja, verstehe. Ja, korrekt. Nein, aber ich habe nicht nur, dass ich ein neues Gäste-Essgeschirr durchgesetzt habe. Was? Gäste-Essgeschirr? In Weiß. Planweiß. Ich habe auch Gästetassen. Tada! Wir brauchen noch diesen Tusch, ich habe dir das gesagt. Tada! Genau. Den Effekt, ja. Unglaublich. Ja, extra so für was dich haben wir quasi. Nicht? Nee. Ja, aber ich komme ja nicht. Ja, aber du kommst ja nicht mehr. Ja, scheiße. Also benutzt du das dann für dich selbst? Ach, das ist ja geil. Nee? Damit ich habe immer noch meine, ist meine Tasse hier? Nein. Hast du meine neue Tasse gesehen? Nee, du hast das letzte Mal hast du so einen Napf da gehabt. Ja, genau. Ja, okay. Dann, ja, ich weiß Bescheid. Bescheid. Der Akkuschrauber ist immer noch da, wie ich gerade feststelle, ist gut. Ja, das ist korrekt. Ich habe auch die Lärmschutz. Oh, Arbeitsschutz, sehr gut, ja. Ich habe jetzt übrigens Ärger bekommen. Ehrlich? Weil ich immer. Ja, was ist das? MacBook Air habe ich auch, ja. Ja, ich habe das Neue, das ganz Neue. Ja, natürlich. Du musst ja auch alles ganz neu haben, sonst ist das falsch. Mit viel Leistung und viel RAM und so. Ja, ich nicht. Ich habe das. Nee, ich habe dafür viel gespart. Ach so. Und? Achtung. Ja, Achtung. Ja. Achtung, hier, guck. Weißt du, was das ist? Kaninchenfell? Ja, das ist ein Schal. Nein, das ist A, kein Schal und B, kein Kaninchen. Fuck. Das ist feinstes Otterfell. Ah. Ja. Und was das wird mein Schwertfutteral. Ich habe mir ein Schwert gekauft, habe ich das erzählt? Nee, hast du mir nicht erzählt. Seit wann brauchst du ein Schwert? Ich habe mir ein Schwert gekauft. Sehr gut. Bitte? Sehr gut. Ja, ich, Schwert ja. Was für ein Schwert? Braucht man. Ein anderthalb Händer. Mhm. Lederwicklung um den Griff, gerade Parierstange. Spitz zulaufende Klinge. Morgenstern habe ich mir jetzt auch geholt. Ja, 21. Dezember 2012. Was ist da? Roleplay Convention? Nein, Zombokalypse. Da muss man vorbereitet sein. Da bin ich nicht im Thema. Ja, süße. Die Welt geht ja unter am 21. Ja, Dezember. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, werden die Zombies die Herrschaft über die Erde übernehmen? Ja. Und ich bin quasi voll ausgerüstet, um das zu überleben. Ah, verstehe. Ja. The Walking Dead. Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, so also wie du, die Zombies werden die Wände. Die anderen sagen, wir werden transzendieren in eine nächste höhere Dimension. Was das Gleiche ist. Wahrscheinlich. Also für die, die transzendiert sind und die anderen, die dann übergeblieben sind, die dann nicht mit transzendiert sind. Quasi. Die Frage ist nur, wer wie, warum transzendiert? Ja, das liegt an deinem Karma und ob du offen bist. Frag mal Nena, die wird da sicher die ein oder andere Antwort drauf haben. Aber dass da Verwechslung mit transpirieren? Nein. Nein. Ja, ja. Da wird ja nichts passieren. Das ist ja wieder das. Alle warten total, ja. Und nichts passiert. Ja, ich bin. Es wird langweilig. Aber du bist ja, jetzt, gut. Ja. Und, ich bin ja vorbereitet. Du bist vorbereitet, okay. Und sonst dann Roleplay Convention oder wo sehe ich dich dann? Montur und so? wieso? Nicht. Mit meinem Schwert und meinem Morgenstern? Ja. Oder ist das für die Wand? Ich meine, für die häusliche Deko? So Kreuz an der Wand? Ja, Kreuz habe ich auch. Auf Mittelaltermärkten im ganzen Land quasi. Sehr gut. Wir haben hier einen Mittelaltermarkt. Der ist jetzt gerade vorbei bei uns in der Ecke. Da kannst du mal hinkommen. Ich besichtige dich dann auch. Ja. Ja. Das ist nett von dir. Ja, so bin ich. Ja, sehr gut. Kannst du denn damit auch umgehen? Machst du dann auch so Kurse mit und so? Mit dem Schwert, ja, mit dem Morgenstern nicht so sehr. Mhm. Wobei, der ist jetzt nicht so schwer zu bedienen. Nein, drauf zuhauen und möglichst sich nicht selbst treffen, dann geht das. Das ist richtig. Mhm. Schwingung ist die, Bewegung ja. ist der Schlüssel. Richtig. Ist ja nur eine Zweitwaffe. Ja. So. Das ist also von dem Mönch, ich heile andere übergeblieben. Ja, wenn die Zombies kommen, dann muss man halt mal wissen, wo der Bartel de Mosch tut. Genau. Ja. Bei mir ist ja alles super, weil ich werde ja in die nächst höhere Dimension transzendieren, da bin ich ganz sicher. Das ist mag sein. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe so viel Yoga gemacht, also komm. Dass ich nicht erleuchtet deswegen. Bin, das ist Zufall eigentlich. Deswegen. Ich habe nur Joghurt gegessen, deswegen funktioniert das bei mir nicht. Nee. Genau. Ich habe schon ganz oft allen Wesen in dem Universum alles Gute gewünscht, mein Herz geöffnet, das läuft. Ja. Mhm. Gut, ich rette immer Käfer. Ist auch schön. Hm? Auch Spinnen, auch wenn ich großartige Angst vor ihnen vor denen habe. Ja, das macht mein Mann rette auch, indem er mich ruft. Spinne, mein Mann ruft mich und ich tue die Spinne dann immer raus, weil ich habe keine Angst vor Spinnen. Ja, ich schon. Mhm. Komisch. Aber ich töte sie auch nicht, ich kann das nicht. Nee, das ist, rufst du denn auch deine bösartig. Frau? Nein, ich mache das schon selber, weil meine Frau hat noch größere Angst vor Spinnen als ich. Ungünstig. ja, da muss ich dann halt doch immer wieder ran. Ja, quasi. Was mit Schlangen? Meine Frau will ja mit Staubsaugern und Kram kommen, das mag ich nicht. Was? Schlangen? Hast du Angst vor Schlangen? Nein. Ja, ich auch nicht. Mein Mann total. Ich glaube, für den wäre das so ein Albtraum, sich so eine Schlange überhaupt anzupacken oder so. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ist es auch nicht. Hast du schon mal eine in der Hand? Ja, schon öfter. Weil ein Kommilitone von mir, der hatte eine Schlange. Die läuft dann auch mal frei rum in der Wohnung. Und mein Mann hat gesagt, besuche ich nicht. Also, danke, nein. Ja. Ja. Nein, das gut. Ist schon ganz nett. Wir waren mal bei einem Patienten, der seine Taranteln leider offen ließ. Ja, das hatten wir auch mal in der Schule. Als dann die Feuerwehr sagte, Freunde, ihr wisst schon, dass hier Taranteln frei rumlaufen, sagten wir, tschüss. Und dann so vorsichtig die Jacken ausgeschleudert und sind dann raus. Ja, ja. War nicht cool. Ja, bei uns ist das Terrarium in der Schule, wir hatten auch eine, ist irgendwie kaputt gegangen oder runtergefallen oder was weiß ich. Und dann gab es Bombenalarm und der Biolehrer, der immer mit dem Netz, hat sie dann gesucht, mit diesem Schmetterlingsnetz unterwegs. Ja. Und der war eigentlich einfach ganz, und dann hat der Direktor, der mochte diese Tarantel sowieso nie, die hatte auch einen Namen, ich habe vergessen, wie die heißt. Und danach wurde sie zwangsverschenkt an den Zoo. Und da war unser Biolehrer ganz traurig, das war sehr dramatisch. Glaube ich. Wie wir jetzt in, die hat er immer mitgebracht, die hat er auch immer dann rausgeholt und so im Unterricht. Ja. Hm? Das ist toll. Ja gut, so soll das ja auch sein. Hast du übrigens, guckst du Schwiegertochter gesucht? Nee, glücklicherweise nicht. Ich krieg das immer nur so am Rande mit. Aber da habe ich jetzt gelernt, dass übrigens von Schmetterling die Mehrzahl Schmetterlings ist. Ja. Ja? Ich mag Schmetterlings. Hm. Oh gut, ich meine, also neuerdings ist ja alles möglich in der deutschen Sprache. Nee, wobei, nein, die Aussage, entschuldige, die Aussage war, oh, du weißt doch, dass ich Schmetterlinge mag. So war's. Super. Total großartig. Schmetterlinge. Ja. Das ist genau das gleiche wie mit Bohnennüssen und Bonanten und so. Ja. Ja. Globi. Globisse. Klobisse. Globulis. Ich glaube, dass es ja dann noch heißt. Ja. Aber es ist, also ich, mittlerweile, ich glaube alles. Weil in der deutschen Sprache ist es möglich. Also ich glaube mittlerweile alles, weil es ist alles möglich, auch wie das geschrieben wird. Ich bin so rechtschreibmäßig nicht mehr im Thema, ehrlich nicht. Also ich habe mich nach der letzten Rechtschreibreform auch geistig daraus verabschiedet. Weil ich gesagt habe, es sieht einfach scheiße aus, es macht wenig Sinn und ja, es ist alles. Ich habe, das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist alles erlaubt. Ah, ja. So quasi. Genau. Wobei, es ist ja auch so, dass man sich ja die Sprache, die Sprache ist der des Menschen untertan. Deswegen. Also wenn die Mehrheit also, sagt, Schmetterlings ist die Mehrzahl von Schmetterlingen, dann ist das so. Ja, gut, war jetzt eine Person, aber finde ich gut. Ja. Ja. Schmetterlinge. Ja. Nach meinem Gefühl, immer noch. Ja. Gut, aber ich weiß, guck mal, pass auf, nochmal 20 Jahre weiter und dann habe ich so dieses Oma-Alter irgendwann erreicht. Da freue ich mich ja schon total drauf, wenn ich so exzentrisch werden kann und den Leuten so nerven kann. Das kannst du, also angesichts deines mir doch bekannten Alters, kannst du damit schon früh anfangen. Ich weiß, ich meine, kann das schon früh mit anfangen, ja. Ja, also. Tue ich ja jetzt auch schon zum Teil. Das ist ja super. Also eigentlich, alt werden ist super, insofern, als dass man seine ganzen Marotten ausleben kann. Und es ist okay. Richtig. Ja, ich sag mal, in 5 Jahren kannst du so auf die Kacke hauen, das ist super. Ja. Und es nimmt dir keiner böse. Das ist toll. Nee. Ja. Das ist wie damals mit 25, ja? Mhm, als du die Möglichkeit hattest, auch tierisch auf die Kacke zu hauen, wenn du irgendwie Scheiße gebaut hast, haben sie alle gesagt, ach, der ist erst 25, komm, ja, lass ganz den. Ganz jung, Kerl, ist noch mal, alles okay. Genau. Ja, jetzt ist es so, also entweder es ist super, weil du dein Meinungsführer bist irgendwie in deiner Peergroup oder was weiß ich, oder Vorgesetzter, und dann findest du alles total toll. Oder es ist halt okay. Ja. Ja. Ja. Also bei uns nicht kann so. Ich kann das nur empfehlen. Älter werden werdet ihr glücklicherweise alle. Ist super. Das ist echt. Ja, das stimmt schon. Ja, ich werde auch bald älter. Nee, das ist erst nächstes Jahr wieder, oder? Ja, macht ja nichts so. Ist ja nicht mehr lang. Grundsätzlich halbes schon. Jahr noch. Nee, ja. Ja, aber bis dahin ist die Welt ja untergegangen. Quasi. Von der Sache her. Nee, für mich ja nicht. Ich habe ja ein Schwert und einen Morgenstern. Ach so. Ja, das ist richtig. Damit kann man den Weltuntergang bekämpfen, das stimmt. Ja. Ich werde dir dann von der fünften Dimension, werde ich dir dann Geburtstagsgrüße schicken. Ist kein Thema. Ja, feierst einfach dann für mich. Ja, klar. Ja. Das ist doch, hey, in der fünften Dimension sind wir alle immer nur voller Liebe. Ja, einziger Nachteil ist, dann kommt halt am 14. Februar nicht Die Hard bei euch in die Kinos. Nee. Love Hard oder so. Weiß nicht, was für Kinos brauchen wir denn ja nicht mehr, weil dann ist ja... Das ist dann, Achtung, jetzt, der wird böse, das ist dann die 50 Grey, Shades of Grey Variante, oder? Ja, finde ich. Hast du gelesen? Total, nee. Was soll ich das lesen? Nein. Weil ich dachte eigentlich, wir wären da drüber in den 90ern, schon seit den 90ern wären wir über solche Themen hinweg. Ich persönlich habe die Befreiung von allen Tabuthemen in den 90ern erlebt. Also es fing ja an, ja, deswegen, mit der homosexuellen Befreiung und dann kam mir diese ganze Sadomaso-Kiste, du erinnerst dich. Ja, ja, klar. Ja, deswegen ist es jetzt 2012 ja möglich, solche schlechten Romane zu schreiben. Ja, aber warum wird das noch so? Ich meine, komm, solche Romane gab es irgendwie schon immer und besser. Und warum ist das jetzt noch? Nein, aber was mich fragt, ist eigentlich, warum ist das heute noch ein Thema? Warum fangen wir wieder mit Sadomaso an? Das ist doch rum das Thema, dachte ich eigentlich. Weißt du, das kommt halt aus Amerika, ne? Da sind sie ja alle so cool. Sind die jetzt in der sexuellen Entwicklung gesehen, sind sie jetzt noch nicht mal in den frühen 90ern. Ja? ist halt so. Und da ist das natürlich so der große Horrorschocker und überhaupt sowieso, ja. Und die Deutschen springen natürlich auf jeden Zug auf. Apropos Zug, ich habe innerhalb von zwei Tagen, 14 Frauen jeglicher Altersstufe mit diesem Buch gesehen. Nein. Ja. Die das also offen im Zug lasen. Ich meine, mir ist das egal, aber meine Frage war dann, ist es jetzt okay, wenn ich auf meinem Laptop während der Zugfahrt Pornos anschaue? Da wurde ich ganz seltsam angeschaut. Ja, gut. Ja, Frauenpornos angucken. Ja, Frauen- und Männerpornos, da muss ich ja nicht her. Da können wir jetzt auch nochmal drüber unterhalten über das Thema. Ja, mit Story und ohne. Nein, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Aber ich unterhalte mich da auch mit Frauen drüber. Ich finde sowas wie Frauenpornos, das gibt es gar nicht. Also ich. Ein Bekannter von mir hat mal einen sehr, sehr weisen Satz gesagt. Und zwar, der sagte, was der Actionfilm für die Polizeiarbeit ist, ist der Porno für das normale Liebesleben. Also, ne, jeder Mensch, der einen Actionfilm sieht, in dem ein Polizist mit seiner AK-47 aus dem Hubschrauber heraus irgendwelche Städte in Trümmer ballert, jeder weiß, das ist vollkommen übertrieben und er weiß auch, dass wenn er morgen Polizist werden würde, dass es nicht so sein wird. Nee, da wird es ja so wie bei, wie heißen sie noch? Harry und? Harry und Sally? Was? Nein. Ach, Harry Toto und Harry. Hm? Toto und Harry. Richtig. Merkst du. Genau. So, also, ne? Also, ne? Vergleich, ne? Okay. Und der Porno, ja? Mhm. Das ist natürlich dann purer Realismus, wenn dann der, warum liegt denn da Stroh? Mann, dann blasen wir doch ein. Ne? Das glauben die Leute dann. Und denken, ja, so ist das, das ist so. Nein, das ist genauso eine überzogene Kackscheiße wie ein Actionfilm. Nur halt anders gelagerte Schwerpunkte. Echt? Das hätte ich mir jetzt überhaupt gar nicht vorgestellt. Ich dachte, das sind alles Dokumentarfilme. Das sind Dokumentarfilme, genau. Deswegen hast du mich, der dich über solche Irrtümer aufklärt. Hey, super. Ja. Hm. Und von daher. Also, Frauenpornos, Girls Pirates, halt mit Story. Frauen wollen ja was zu gucken haben. Der durchschnittliche Porno-Benutzer... Aber was zu gucken, das ist der Punkt. Das würde ich unterstellen, dass Frauen immer die Story brauchen. Ja, die brauchen einen Kontext, sagen Psychologen. Nicht. Nee, das halte ich für ein Gerücht. Also... Da möchte ich jetzt nicht unbedingt päpstlicher sein als der Papst. Es ist halt so, dass der durchschnittliche Porno-Benutzer 12 Minuten, irgendwas mit 12 war es, Minuten. Ich weiß nicht mehr was. Keine Ahnung, irgendwas mit 12 Minuten. Hey, sehr gut, danke. Das war ein voller Beitrag, ja. Ja, danke. Was auch also immer. Es ist kürzer, als man denkt. Also der geneigte Mann brauche keinen Kontext. Also so die vorherrschende Meinung. Die herrschende Meinung. Und ich glaube, das ist eine Meinung, die auf gesellschaftlichen Rollenbildern basiert. Das ist möglich. Und ich halte das für ein Gerücht, dass Frauen Kontext brauchen. Aber sie müssen ja Kontext brauchen, weil sonst würde man ja zugeben, dass man genauso, wie soll ich sagen, degeneriert wie ein Mann ist. Deswegen Kontext. Merkst du was? Das ist die Feminismus-Schiene. Das ist die Feminismus-Schiene. Ja, also bei uns, ne. Da muss voll und dann hat das einen künstlerischen Anspruch und dann ist das super. Ja. Aber im Kern geht es nur um dasselbe. Kannst du alles sehen, den Rest kannst du weglassen. Bin ich mir relativ sicher. Ja. Das hat auch was mit Selbstbetrug zu tun. Ja. Also ja, ich bin mir gar nicht sicher. Shades of Grey, glaube ich, ist sehr langweilig. Würde ich vermuten. Meine Frau hat es gelesen. Ja, und? Ja. Die Aussage war, naja, sie vögeln halt viel. Okay, gut. Das ist ja jetzt auch nichts ja. Neues. Ne? Ja, das finde ich zum Beispiel bei Game of Thrones so ein bisschen. Was? Dass da nicht genug gefühlt wird? Erste Folge gesehen, direkt Pimper, Pimper, Pimper. Hä? Entschuldigung? Spartacus? Zum Thema Vögeln und Blut. Das ist so, also das finde ich schon wieder witzig. Und alle Serien, die du danach. Ja, genau, es heißt Sex and Blood. Und alle Serien, die du danach siehst, sind irgendwie überhaupt völlig gewaltbefreit und pazifistisch und auch überhaupt gar nicht sexuell, ja. Da bist du völlig verstört. Ja, gut. Ja. Ja, Spartacus. Sensationell. Bitte nicht die zweite Staffel gucken. Zweite Staffel. Andy Whitfield ist ja gestorben, der Hauptdarsteller an Krebs, der in der ersten Staffel gespielt hat. Und dann mussten sie den ja zwangsläufig ersetzen. Und der reißt es leider nicht. Dem nimmst du nicht so ganz diese Anführerrolle ab. Und da passt das dann wieder nicht mit Kontext und so. Aber großartige Szene bei Spartacus. Wer sie gesehen hat, als Spartacus Gold angemalt mit einem Hirschgeweih. Die Göttin Diana vögelte, sehr schön. Fand ich schon witzig. Da gibt's auf MyVideoTV gibt's sie doch in voller Länge für umsonst und ab 18 oder so, ne? Ist das nicht so, glaube ich? Keine Ahnung. Ja. Ich meine. Also mir wurde das nämlich gesagt, das soll ich mir mal angucken, da geht es nur ja, um die doch, genau, man muss sie sich angucken. Zum Anfang ist man so ein bisschen so, oh nee, es ist zu viel Blut hier und so, nee, und zu viel ja, Sex. Ja, nö, das so macht und, mir und nichts. Man gewöhnt sich ja dran, ne? Das ist ja unglaublich, wenn man sich dran gewöhnt. Und das ist dann zum Schluss, nimmt das immer skurrilere Formen an, weil die Effekte, Leute da, die müssen sich ja immer irgendwie noch toppen. Und das Ganze eskaliert dann in der zweiten Staffel zu einer Szene, an der dem einen mit so einer Axt das Gesicht weggeschlagen wird. Also, ne, hier so. Ja. Und er kippt dann nach vorne, aber das Hirn fällt zuerst raus. Kannst du dir vorstellen, ja? Der Körper kippt so nach vorne und das Hirn fällt zuerst raus. Und als ich das gesehen habe, habe ich so gelacht, weil das war einfach so over the top von diesen Effektsleuten, wo ich mir gesagt habe, nee. Ich warte noch drauf, dass irgendein Penis ins Spiel kommt, weil das wäre dann so die... Hinterher dann, egal. Das heben sie sich dann für die dritte Staffel auf. Für die dritte Staffel auf, was dann passiert. Aber ich fand das einfach so, das war lustig. Also ich habe herzlich gelacht halt bei der Szene, wirklich so aus vollem Herzen, weil das war einfach witzig. Kam so unvermittelt. Ich dachte so, ja. Fällt da einfach das Hirn raus. Warum nicht? Dann habe ich mir überlegt, kann das dann einfach so rausfallen? Wäre das so? Da wollte ich jetzt mal nachforschen, ob das wirklich so wäre, aber habe ich den doch gelassen. Da fragt man ja gleich solche Szenen, ne? Ja, klar. Fällt das dann ich habe auch keine Axt leider. Ich habe nur ein Schwert. Und ist ja egal, das würde ja auch vielleicht. Würde, meinst du? Ja, okay. Ist ja nicht so ganz einfach, ne? Jemanden den Kopf abzuschlagen, soll angeblich relativ schwierig sein. Da kommt drauf an, wie du es machst und ob du genug Wucht hast. Ja, eben. Deswegen. Gehört ein bisschen Übung zu, glaube ich. Egal. So viel. Ja. Wir wollen jetzt hier auch keine Tipps für sowas geben. Na, Freiwillige können sich bei mir melden. Ich werde dann einschlägige Studien mal durchführen und werde die Erkenntnisse dann im nächsten Abschaltimpuls. Das ist ja Aufruf zum Freitod. Das ist nicht nett. Nein. Das ist Teilnahme an einer progressiven Studie. Genau. Statistisch signifikante Grundgröße willst du jetzt aber nicht erreichen, ne? Wohin denn die ganze Zeit? Wohin denn die ganze Zeit mit diesen Körpern? Dexter. Guckst du Dexter? Nein, ist noch nicht fertig, weil da kann ich noch nicht gucken. Also erst wenn die Serie abgedreht ist, ist ja nicht mehr lang, dann gucke ich Dexter. Sehr gut. Ja, auch schön. Ich bin jetzt noch bei Breaking Bad. Ja. Ja. Hab Lie to Me jetzt gerade fertig geschaut. Endlich. Endlich. Mhm. Dritte Staffel habe ich mir letztens geholt. Mhm. Ja. Die wilden 70er haben wir jetzt einmal durchgeschaut gehabt vor kurzem. Oh. Die habe ich nicht geguckt. Nicht? Nee. Was haben wir denn letztens teilweise so lustig. True Blood ist ja jetzt fünfte Staffel. Super übrigens. Ja, gucke ich nicht. Ist richtig gut. Sollte man ja irgendwann meinen, jetzt kommt irgendwann so der Hänger, aber gar nicht. Also richtig gut. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die sich nochmal das schaffen können, nochmal Storyline-mäßig hochzuziehen. Ja, fragst du dich also, wann sie über den Hai springen? Ja, da warte ich schon länger drauf, ne? Dass irgendwann... Ja. Irgendwann haben sie ja alles durch. Ja. Da gibt es eine Serie, kennst du die Being Human? Nee. Ein Werwolf, ein Vampir und ein Geist. In einer WG irgendwo in Amerika. Großartig. Ja. Mutet sehr lustig an. Muss ich mir mal angucken. Kennt ja, das hört sich gut an. Hört sich ein bisschen an wie Sims Supernatural. Da kannst du also einen Scheiß spielen. Weiß ich genau, werde ich mir nicht das gucken. Ist Zeton, ja? Das ist so. Hast du noch was? Nee. Wir haben jetzt auch eigentlich alles durch, oder? Eigentlich haben wir alles, ja, würde ich sagen. Ja. Ist noch eine Stunde, sind wir dabei jetzt gut? Langt auch. Würde ich sagen. Ja. Ja. Bisschen Armbrot machen und so. Ja. Tochter ins Bett bringen. Genau. Bei mir gab's heute Ofenkäse. Echt, schmeckt das? Ist man hinterher nicht fix und fertig danach? Ich kaufe das immer deswegen nicht, weil ich denke, du musst dich dann auch doch irgendwie fühlen, als hättest du einen Zentner Mörtel im Magen oder so. Nö, Käse halt. Ja, was denselben Effekt dann hat. Ja, das ist ja so wie so ein Brie oder ein Camembert. Mhm. Und im Endeffekt nimmst du dann halt Brot und tunkst da den Käse raus. Das ist sowas wie das wohlschmeckendere Fondue. Käsefondue. Mhm. Man muss es ja nicht ganz essen. Es gibt auch so kleine. Die sind dann nur so die normalen Camembert. Ist gut. Kann man essen. Fand ich lecker. Kohlenhydrate, Fette. Sehr gut. Nee, ich denke nur gerade so an die Energiebilanz von dem gesagt. Alles gut. Ja. Nee, was habe ich heute gegessen? Ofenkartoffel. Ja, siehst du? Ja. Quasi dasselbe, nur halt statt Kartoffel esse. Ja. Genau. Tunkst du auch Brot rein. Ziemlich ähnlich, ja. Also kommt beides auf den Ofen, wir können mal so sagen. Genau. Ja, richtig. Ja. Und was gibt es jetzt heute Abend? Doch dasselbe. Eigentlich auch dasselbe. Heute Abend, was gibt es heute Abend? Armbrot? Nix. Nix? Ne? Das war nicht gesund, ne? Fünf Mahlzeiten. Wieso? Was soll es denn geben? Na, Eiweiß vielleicht noch ein bisschen was. Ah. Ja. Fleisch. Ja, zum Beispiel. Mal so ein bisschen. Fleisch. So ein bisschen Fleisch. Ja, ja. Ich habe heute kein Fleisch gegessen. Oh. Ups, nicht gut. Ich habe heute meinen vegetarischen. Soll auch mal vorkommen. Ja, selten. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube ja, dass es zugrunde mit mir geht. Ja, sicher. Weißt ja Bescheid, die Welt geht eh unter. Ja, aber bis zum 21. halte ich noch durch. Hält's noch durch. Ja klar, sonst hätte ich mir ja das Schwert und den Morgenstern umsonst gekauft. Ja, das wäre ja alles. Ja. Umsonst ist es ja nie, weißt du doch. Nur vergebens. Na, genau. Ja. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, ihr weiß ich nicht, ob ihr zu Pornos Feedback geben wollt. Die weiblichen Fans können ja mal was dazu sagen. Habt ihr auch Shades of Grey gelesen? Was sagt ihr zu Sadomaso? Hast du Hast du gerade Shades of Gay gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Nein, das hört sich aber so an. Das wäre eigentlich auch mal ganz interessant. Shades of Gay. Ah, 50 Shades of Gay. Nein, weiß ich nicht. Habt ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse im Bondaging? Was? Wenn nicht, warum nicht? Ja, genau. Jetzt schreibt mal einen Artikel darüber, warum ihr eigentlich normal seid. Das war in den 90ern, war das echt so? Oder warst du schon fast out, wenn du irgendwie normal warst? Ja. Du nicht auf diese ganzen Fetisch, irgendwas, Latex, Gummi, alle ran. Ja, damals in den Diskotheken in diesen Gummianzügen auch rum. Es war ja gut, es war in den 80ern nicht viel besser, nur da hieß es halt Spandex. Ja. Und man hat Aerobic Gang dazu gesagt. Richtig. Auch diese Anzüge gegen der Zweck war derselbe, aber es hieß anders. Es hieß halt anders, ja. Okay. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, könnt ihr ja Feedback geben. Sniper-Hyper, schreibt mal, twitter mal. Am besten mir direkt, dass man den Abschaltimpuls am besten mal lieber nicht twittern, weil da gucke ich immer nicht so drauf, zugegebenermaßen. Du? Hüstel, Hüstel. Doch, klar. Nee, klar. Ja, ja. Läuft. Ich habe irgendwo noch einen Client, auf dem das wirklich drauf ist. Ja, na, ich gucke immer online. Online? Ja, auf der Webseite. Ah, verstehe. Ja. Ja, genau. Okay, ihr Lieben. Macht's gut. In diesem Sinne. Bis irgendwann. Macht's gut. Genau. Tschüss.